Minister der Blink, dass in die Zielfahrt in Deutschland vorgeht. Eure Partei, die Presse, die Folge von... Auf eure Kosten.